einsam. Ich kann wandern durch dies Durcheinander. Niemand hält mich, keiner überfällt mich. Draußen in der Welt. Auf dem Platz sah Quasimodo wie ein zerlumpter Bettler einen hochmütig aussehenden Herrn ansprach. Erbarmen, Herr, eine kleine Spende. Bäh! Der erste Geldbeutel des Tages. Und es werden noch viel mehr. Klopin Teufel, mesdames et messieurs. König der Zigeuner. Ein wilder Keiler unter Hausschweinen. Los, Zigeuner, an die Arbeit. Einmal jährlich wird der Alltag weggedrückt. Einmal jährlich spielt die ganze Stadt verrückt. Jeder Narr ein König, jeder Platz geschmückt. Heute ist der drunter drüber Tag. Heute soll uns der Teufel holen mit Haut und Haar. Wir schockieren den Pfarrer und blockieren die Bar. Alles geht heute drunter drüber auf dem Narrenfest. Auf mit Trommeln und Trompeten! Unser Fehler! Da ist das zu holen für jeden, ganz egal, woher kommen mag. Tausend Tricks und Larifari, heute am 6. Januari. Denn das ist der Unser Fehler Tag. Das bunte Narrentreiben trat ein junger Herr von Adel. Hauptmann Fürbus de Martin meldet sich zur Stelle. Seine blendende Erscheinung und sein sicheres Auftreten täuscht er nicht ganz hinweg über ein unruhiges Flackern in seinen Augen. Neu in Paris, eben erst zurück von der Front. Einer dieser hübschen Burschen, die Mädchenherzen höher schlagen lassen. Danke, meine Damen. Wäre vielleicht einer von euch so freundlich, mir die Stadt zu zeigen? Nicht doch, Herr Hauptmann!